Der Vertreter der DVRK hielt am 6. Oktober auf der Sitzung mit dem Diskussionsthema Kernwaffen in der ersten Kommission Abrüstung und internationale Sicherheit der 72. UN-Vollversammlung eine Rede. Er entlarvte darin, dass die USA, NATO und weitere Atommächte vom Anfang an zum Atomwaffenverbotvertrag, der im Juli auf der UN angenommen wurde, die ablehnende Haltung gezeigt und an der Konferenz über diesen Vertrag nicht teilgenommen hatten. Die DVRK, so der Vertreter, unterstützt konsequent die Bemühungen um die totale Abschaffung der Atomwaffen und die Entnuklearisierung der ganzen Welt, kann aber diesem Vertrag nicht beitreten, weil die USA, die ständig die DVRK mit Atomwaffen betreuen und erpressen, diesen Vertrag ablehnen. Der Atomstreit auf der koreanischen Halbinsel entstand durch die verruchte feindselige DVRK-Politik der USA und ihre atomare Drohung, und die koreanische Halbinsel befindet sich heute in der gefährlichen Lage, wo in beliebigen Augenblick ein Atomkrieg ausbrechen kann. Kein Land außer der DVRK hat bisher lange Zeit die extreme Bedrohung durch die USA mit Atomwaffen und die äußerst bösen und eigenmächtigen Atomkriegsübungen vor seinem Tor erlebt. Der Besitz der DVRK an Atomwaffen und der interkontinentalen ballistischen Rakete war eine gerechte Wahl für Selbstverteidigung angesichts der deutlichen und praktischen atomaren Drohung der USA. Die DVRK wird auch künftig unter der Linie der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte, ewigen Banner für den Schutz des Friedens, auf dem von ihr gewählten Weg unbeirrt bis zum letzten voranschreiten, so betonte der Vertreter der DVRK.